Sie hören heute die letzte Folge dieses Podcasts. Wenn er Ihren Beifall gefunden hat, dann zögern Sie nicht, Ihre Wertschätzung durch einen kleinen Beitrag auszudrücken. Auf der Podcast-Homepage Stadt der Fremden Quick Info finden Sie einen Spendenbutton von PayPal. Dieser Podcast ist kostenlos, aber wenn Sie Ihren Beitrag in eine vernünftige Relation zum Preis eines Hörbuchs setzen, dann gewinnen wir beide, Sie und der Autor. Herzlichen Dank. Ich darf Sie noch einladen, meinen Podcast Nachttaxi zu abonnieren. Dort werden in Zukunft alle meine literarischen Podcast-Aktivitäten stattfinden. Den Link finden Sie auf der Homepage dieses Podcasts. Stadt der Fremden von Martin Auer. Ich dusche und packe meine Reisetasche, lasse sie aber im Zimmer stehen. Alles Wichtige habe ich in meiner Umhängetasche. Das Schnellboot, das uns zum Coral bringt, hat 2-Mann-Besatzung, gut durchtrainierte, muskulöse Burschen. Die beiden bringen uns zu Ernstl Grafs Büro und treten mit uns ein, stellen sich zwischen uns und der Tür auf. Irritierend. In Ernstls Büro sind versammelt Ernstl Graf, Jimmy Hauslechner, Lisa und Samuel Mutua. Herr Ableitinger ist nicht zu sehen. Auf dem Bildschirm des PC ist unsere Seite zu sehen. Ernstl Graf schaut mich ungläubig kopfschüttelnd an. Jimmy Hauslechner lächelt dünn. Lisa guckt verwirrt von einem zum anderen und Herr Mutua ist ein Marmorbild. »Sie wissen«, sagt Ernstl Graf auf Deutsch, »dass das, was Sie da machen, eine schwere Rufschädigung ist.« »Das hat sich leider nicht vermeiden lassen.« Ich hätte sie für vernünftiger gehalten, als dass sie sich hier in politische Machinationen hineinziehen lassen. Ich zucke die Schultern. Daraufhin kann ich ihnen eigentlich gar nichts sagen. Jimmy mischt sich ein. Schauen Sie, in einem Land wie diesem ist es schwer, die Politik zu durchschauen. Es ist ja schon daheim schwer genug. Sie haben sich von einer zugegeben reizenden jungen Dame ein bisschen um den Finger wickeln lassen. Wir wissen inzwischen, wer die Dame ist, gell? Sie arbeitet für einen jungen, aufstrebenden Politiker, der sich mit seiner Zeitung einen Namen machen will. Wissen Sie, wie man hier was wird in der Politik? Man macht sich als Oppositioneller einen Namen und dann lässt man sich von der Regierungspartei kaufen. Geht schneller, als sich in der Partei hochdienen, wo die Konkurrenz so groß ist. Ja, so. Möglich ist natürlich alles. Möglich ist, dass ich ein Esel bin. Möglich ist, dass wieder einmal alle um mich herum wissen, was gespielt wird, nur ich nicht. Möglich ist auch, dass es gar keiner weiß. Möglich ist, dass ich hier jemand das nützliche Idiot sein soll. Aber Jimmys nützlicher Idiot will ich am wenigsten sein. Eigentlich ganz einfach. Und was soll ich Ihrer Meinung nach tun? »Wenn Sie diesen Unsinn«, sagt Ernstl Graf, »gleich wieder vom Netz nehmen, werden wir Sie nicht wegen Geschäftsstörung verklagen. Und Herr Mutua wird, das hat er mir versichert, Sie nicht wegen staatsschädigender Aktivitäten festnehmen lassen. Das kann Ihnen aber nicht viel nützen. Am Freitag steht ja doch alles in der Mail. Ja, das werden wir erst noch sehen, sagt Jimmy. Und Ernstl? Mit der Mail wird die hiesige Regierung schon fertig. Die Mail erscheint sowieso jedes zweite Mal nicht, weil sie beschlagnahmt wird. Und die Gäste, die unsere Hotels besuchen, die lesen kaum jemals die Mail. Ehrlich gesagt schauen Sie sich auch keine politischen Websites an, aber wir wollen einfach keine Rufschädigungskampagnen im Ausland, das werden Sie sich denken können. Wissen Sie, als Dichter habe ich einen Sinn für Romantik und Heldentum. Es ist mir schon fast gelungen, eingesperrt zu werden hier, aber noch nicht ganz. Man ist ja schneller drinnen als draußen, das sage ich Ihnen, knurrt Ernstl. Ich sehe keine Polizisten. Sie könnten sich noch wünschen, dass welche da wären. Ich bitte Sie, Herr Graf, ein kultivierter Herr wie Sie. Jimmy greift wieder ein, vermittelt. Schauen Sie, Meister, Sie haben die ganze Geschichte missverstanden. Die streng juristische Seite lassen wir jetzt einmal links liegen, gell? Darum geht's Ihnen ja gar nicht. Sie gehen ja auch manchmal bei Rot über die Straßen, möchte ich einmal vermuten. Ihnen geht's ja um die Leute, um die soziale Seite, stimmt's? Schauen Sie, es war natürlich nie daran gedacht, die Menschen da oben einfach entschädigungslos zu verjagen. Ich bitte Sie, selbstverständlich wird für Ersatzquartiere gesorgt. Die Leute können sich doch höchstens noch verbessern. Wir sind selber beteiligt am Bau einer Wohnblocksiedlung in South B. Dort sollen die Leute hinkommen. Mit Strom und Wasser und Klo in jeder Wohnung. Wenn Sie das verhindern wollen mit Ihrer Aktion? Von so einem Angebot ist der Dorfgemeinschaft nichts bekannt. Ja, natürlich nicht. Schauen Sie, wir sind hier nicht in Mitteleuropa. Wenn ich das Angebot mache, dann verlangen die natürlich mehr. Dann wollen sie gleich noch einen Kühlschrank und einen Fernseher in jede Wohnung gestellt haben. Ich muss klarerweise mit nix anfangen, damit die andere Seite was zum Pokern hat. So wird das hier halt gespielt. Ich wende mich zum Jockey. Wird das hier so gespielt? Ist das schon einmal vorgekommen, dass die Evakuierten Wohnungen bekommen haben? Jockey schaut mich spöttisch an. Ich mache eine Geste der Hilflosigkeit. Schauen Sie, die einen sagen dies, die anderen das. Ich kenne mich ja nicht wirklich aus. Aber wissen Sie, niemand hat es gern, wenn man ihn zusammenschlagen lässt, um ihn einzuschüchtern. Ah, niemand hat Sie zusammenschlagen lassen, lieber Meister, sagt Jimmy. Sagen Sie, Herr Graf, das sind doch Ihre Leibwächter da hinter mir. Das sind meine Angestellten, sicher. Ich drehe mich nach den beiden um. Ich weiß jetzt, was mich irritiert hat. Würden Sie dem Großen sagen, er soll mir meine Uhr wiedergeben? Ich möchte endlich einmal den Höhenmesser ausprobieren. Ernstl knurrt etwas auf Kiswahili, und der Mann wimmert, nimmt die Uhr von seinem Handgelenk und schmeißt sie mir vor die Füße. Ich hebe sie auf. Das macht nichts, sie ist stoßsicher. Man kann sogar boxen damit, steht in der Gebrauchsanweisung. In diesem Moment springen zwei Leute auf. Mr. Mutur, der seine Aktentasche packt und hinausstürmt, und Lisa, die sich vor Ernstl aufbaut und ihm eine Ohrfeige verpasst. Dann fällt sie weinenden Jockey um den Hals. Der Arsch hat mir noch gesagt, ich soll die Bilder von den Schulkindern dazuhängen, er will sie versteigern zugunsten der Schule. Gehen wir die Bilder holen, sagt ein Jockey. Lisa packt sie an der Hand und zieht sie hinaus. Ich glaube, es gibt nicht viel mehr zu sagen, sage ich zu Jimmy. Der zuckt die Achseln und grinst. Ja, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. No bad feelings, old man. Er begleitet mich hinaus. Ich lasse Sie von meinem Boot nach Haus bringen. Keine Angst, es würde uns ja nur schaden, wenn Sie jetzt einen Unfall hätten. Apropos Unfall, der verstümmelte Tote im Busch, was wissen Sie über den? Ach, Sie haben Fragen. Ich habe keine Ahnung, woran er gestorben ist und warum. Die Leute, die ihre Uhr an sich genommen haben, haben ihn in der Mosaika auf der Straße gefunden, zufällig. Und so ein großer Zufall ist es auch nicht, hier kann ich Ihnen sagen. Sie haben uns angerufen und gefragt, ob Sie ihn vielleicht nach dem Jiwamahaba bringen sollen, um die Leute ein bisschen zu erschrecken, damit sie ihnen später woanders umso besser gefällt. Wir haben das für eine gute Idee gehalten, und ihm hat's bestimmt nichts mehr ausgemacht, das ist alles. Ja, ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Humor. Ja, vielen Dank. Wenn Sie einmal 20 Jahre hier sind, so wie ich, dann werden Sie diese Art von Humor verstehen. Ich zucke die Schultern. Lisa und Jockey kommen schon zurück, jeder mit einem Stapel Bilder auf den Armen. Jimmy hält höflich Türen auf, bis wir auf dem Anlegesteg sind. Sie sind natürlich weiterhin meine Gäste, solange Sie wollen. Sie wissen, dass Sie kein finanzielles Risiko eingehen mit diesem Angebot. Aber nein, auch wenn Sie ein ganzes Jahr bleiben und nur Kaviar essen, ich würd's gar nicht merken. Aber ich müsste kotzen. Tja, nicht jeder vertragt Kaviar. Grüßen Sie mir Wien. Als ich in das Schnellboot hinuntersteige, legt gerade eine Dieseldau an, der die zwei amerikanischen Kunsthändlerinnen entsteigen. Jimmy wird sicher keine Schwierigkeiten haben, Ihnen zu erklären, warum die Vernissage ausfällt. »Nehmen wir das dort«, sagt Lisa. »Ich will nicht einmal in dem seinem Boot fahren.« Ich klettere wieder aus dem Schnellboot und zu Lisa und dem Jockey in die Dau. Als sie ablegt, sehen wir, wie Jimmy an jedem Arm einer der Schwestern fröhlich plaudernd im Hotel verschwindet. Wir fliegen noch am selben Abend zurück nach Nairobi, auf eigene Kosten diesmal. Lufts wissen schon Bescheid über meine Heldentat, als ich ankomme, denn jemand hat eine Kopie seiner Protestmail nicht nur an das Lamustal und das Coral geschickt, sondern gleich auch an die österreichische Botschaft. Wie sich herausstellt, war es Lydia, meine erste Frau. »Wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich dir zu mehr Vorsicht geraten«, sagt Dr. Luft. »Es ist mir ein wenig peinlich, dass die internationale Protestwelle zu 50% aus den E-Mails meiner Ex-Frau besteht. Aber das ändert sich in den folgenden Tagen. Am nächsten Freitag wird die Mail beschlagnahmt, bevor sie ausgeliefert werden kann. Am Montag entscheidet ein Gericht, dass sie doch ausgeliefert werden darf. Mutua geht krankheitshalber in Pension. Der Präsident hält eine Rede, in der er den gnadenlosen Kampf gegen Landgrabbing und Korruption ankündigt. Jimmy Hauslechner ist zu Gast bei einem Bankett des Tourismusministers. Njoki ruft mich an, um mir zu sagen, dass sie in Nyanza ist. Sie weiß nicht für wie lange. Irgendein Käfer frisst den Bauern dort die Maisernte auf, weil sie nicht rechtzeitig vor dem Ausbruch der Plage gewarnt worden sind. Und das Geld für das staatliche Frühwarnsystem, das hätte aufgebaut werden sollen, ist wieder einmal in irgendwelchen Taschen verschwunden. Und die Mail deckt auf. In dieser Woche lerne ich an der Nairobi University einen jungen Germanistikstudenten aus Wien kennen, der hier ein halbjähriges Lehrpraktikum macht. Er ist begeistert von dem Website-Projekt und übernimmt die Computerkurse. Wir veranstalten ein Treffen mit dem ältesten Rat von Jiwa Mahaba im Village Market. Ich miete eine Stunde Computerzeit im Cybershop und Maurice, Christopher, Peter und Peter, Joyce, Marie, Theresia und die anderen führen den alten Herren und Damen, die sich vor dem Bildschirm drängen, ihre Website vor. Jedes Mal, wenn ein bekanntes Gesicht auftaucht, klatschen alle begeistert in die Hände. Dann versammeln wir uns draußen vor dem Laden. Ich halte eine kleine Rede und übergebe Maurice feierlich die Digitalkamera als mein Geschenk für die Jugendgruppe. Ich will mir sowieso das neuere Modell kaufen. Die Safari mit den Lufts in den Amboseli steht noch aus. 3 Tage, 2 Nächte im Zelt mit Führer und Koch natürlich. Im letzten Moment ist Ferry verhindert, er muss nach Dar es Salaam. Ich fahre mit Andrea und den Kindern. Wir sehen Löwen sich begatten, eine Seltenheit, ein besonderer Glücksfall, sagt Andrea. Und stammelt jede Nacht nein, nein, nein in meinem Zelt. Am 3. Tag tritt Jonas auf irgendeinen Stachel, sein Fuß schwillt an und er muss ins Spital. Beim Arts Festival des Nairobi National Museum treffe ich Lisa wieder. Wir sind beide von der jeweiligen Botschaft unseres Landes dem Museum zum Geschenk gemacht worden, sozusagen. Ich erzähle Geschichten für Kinder, Lisa malt mit den Kindern Masken. Wir kaufen bei den Handwerkern Souvenirs ein und sehen zu, wie Armani und Wanjoi zum ersten Mal eine Gage verdienen. »Übermorgen fliege ich nach Hause«, sage ich zu Lisa. »Ich auch«, sagt sie. »Wir haben denselben Flug.« Am letzten Tag ruft Njoki an. »Tim, Stanley?« Diesmal ist sie pünktlich. Diesmal küsse ich sie. Einmal auf jede Wange und einmal auf den Mund, als ob es so Sitte wäre, und drücke sie an mich. Einen Moment hält sie still, schmiegt sich in meine Umarmung. Dann macht sie sich los, lacht. Wir setzen uns gesittet und bestellen Tee. »Wie geht's, Dichter? Fliegst du heim zu deinem Stern?« »Ich kann das Ticket noch umtauschen.« »Keine Termine, Verpflichtungen, Verabredungen?« »Hunderte. Ich kann sie absagen.« Njoki schaut mich an wie einen Kranken, dem nicht mehr zu helfen ist. Seufzend greift sie nach ihrer Teetasse. Ich bin schneller, fange ihre Hand ein, halte sie fest. »Ich möchte dich kennenlernen.« Sie lächelt, ohne mich anzuschauen. »Wenigstens sagst du nicht, dass du mich liebst.« »Das muss ich nicht sagen, das versteht sich von selbst.« »Du wirst mich in einem Leben nicht kennenlernen, Dichter. Du kommst von einem anderen Stern.« »Hey, ich glaube, du bist ein Rassist.« Njoki nickt. »Das bin ich. Das sind wir alle hier, auf unterschiedliche Arten. Die meisten sind überzeugt von der Überlegenheit der weißen Rasse. Ah, sie würden es nie zugeben, aber sie glauben an alles, was Mzungu ist. Mzungu-Autos, Mzungu-Fernsehen, Mzungu-Kleider. Ich habe geglaubt, Mzungu ist ein Spottwort.« »Ist es auch. Wir bewundern die Mzungo-Kultur und schämen uns dafür. Und das wiederum versuchen wir mit Spott zu verschleiern. Oder wir hassen die Mzungo-Dinge, weil sie für uns unerreichbar sind, weil wir sie uns nicht leisten können, weil uns die Trauben zu hoch hängen. Und du? Nein, ich glaube nicht an die Überlegenheit irgendeiner Rasse, im Gegensatz zu den meisten. Ich glaube nur, dass ihr diesem Kontinent nicht gut tut. Die Grafs und Hauslechners nicht, die Touristen nicht, die Beauftragten der Weltbank nicht, aber auch ihr nicht, ihr mit den guten Absichten, mit euren Solarkochern, euren Windmühlen, euren Websites. Ich wollte ihnen nur zeigen, wie sie sich selbst artikulieren können, wie sie sich Informationen beschaffen und zur Welt sprechen können. Das hast du ihnen gezeigt. Und du hast ihnen die Macht und den Reichtum der Mzungu-Welt vorgeführt. All deine technischen Wunderwerke, deinen Mzungu-Laptop, deine Mzungu-Kamera, deinen Mzungu-Minidisc-Recorder. Du hast ihnen deine Kamera geschenkt, die wahrscheinlich so viel gekostet hat, wie ein Arbeiter hier in 2 Jahren verdient. Ein Mzungu kann sich das leisten. Wie fühlt sich jemand, der ein solches Geschenk empfängt? Das habe ich mir auch überlegt. Aber wäre es besser gewesen, ihnen die Kamera nicht zu schenken? Ohne Fotos ist die Website nicht viel wert. Wäre es besser gewesen, die Website nicht zu machen? Sie hat sich doch als ganz nützlich erwiesen. Hätte ich lieber bloß ein Buch schreiben sollen und reich und berühmt werden? Du wirst ein Buch schreiben, Dichter. Was für ein Buch wirst du schreiben? Einen Kriminalroman? Nein, keinen Kriminalroman. Einfach nur so ein Buch. Über einen, der immer das Gefühl hat, dass er als einziger nicht weiß, was gespielt wird. Nein, sagte Joki nach einer Weile, du hast es schon gut gemacht. Nur, es wäre besser gewesen, einer von uns hätte es gemacht. Schau, die ganze Jugendgruppe, wer bildet sie aus? Clean. Und wer bezahlt Clean die Miete, die Computer und die Gehälter? Die Entwicklungshilfeabteilungen von Holland und Schweden. Ich sage nicht, dass Clean nicht gute Arbeit macht. Aber ein Regierungswechsel in Holland, Budgetknappheiten in Schweden und alles ist beim Teufel. Du hast alles gut gemacht, bis auf das eine. Du solltest gar nicht hier sein. Wir müssen unseren Weg einfach selber gehen, ohne uns behindern zu lassen und ohne uns helfen zu lassen. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich verstehe, wenn du sagst, es wäre besser, wenn. Aber geht es noch? Könnt ihr eine Mauer um den Kontinent bauen? Wir leben in einer Welt. Und sie wird immer kleiner. Sie wird immer kleiner. Und bald gibt es nur mehr eine Währung, eine Regierung, eine Sprache, eine Kultur. Jemand muss sich dagegen stemmen. Ich sehe alles zu extrem, zu einseitig, zu emotionell, ich weiß. Aber jemand muss es tun, sonst? Ja so, jemand muss es tun, sonst? Sonst kippt die Waagschale auf die andere Seite. Ich verstehe. Ich muss gehen, sagte Joki. Schon? Sage ich erschrocken. Ich weiß, es gibt noch so viel zu sagen. Mist lieber, wir sagen es nicht. Ja dann. Ich winke der Kellnerin, zahle. Vor dem Hotel kramte Joki etwas aus ihrer Handtasche. Ich habe versprochen, dir etwas zu zeigen, was ich geschrieben habe. Es ist kein Roman. Es ist ein Kikuyu-Märchen, das ich von meiner Großmutter habe. Von der anderen. Sie drückt mir das Blatt in die Hand. Du kannst es später lesen. Ich stecke es ein, fasse den Joki an beiden Händen. Also dann? Einen Kuss möchte ich noch auf ihre großen schwarzen Lippen drücken. Ach, Dichter! Joki umarmt mich, und als mein Mund den ihren berührt, öffnen sich ihre Lippen. Schamlos vor all den Leuten küssen wir uns lange, trunken und traurig, Und alles, was hätte sein können, muss jetzt in diesem Kuss sein. Und auch der Kuss ist einmal zu Ende. Und Jokis Mund ist an meinem Ohr. Etwas musst du noch wissen, Dichter. Meine Großmutter war eine Maasai. Sie ist mit 10 zu ihrem Freund ins Kriegerlager gezogen. Aber ich bin protestantisch erzogen. Ich bin noch, verstehst du? Ich habe noch nicht einmal einen Mann geküsst, so wie dich. Und dann ist sie fort. Da waren ein Mann und eine Frau. Sie haben ein Mädchen gehabt. Das Mädchen war krank. Sie ist gestorben. Sie ist gestorben und sie haben sie weggeworfen. Eine Taube ist gekommen und hat sie wieder zusammengesetzt. Die Taube hat das Mädchen mitgenommen in ihre Höhle. Sie lebten da. Aber nach einer Weile sagte das Mädchen, »Ich will zu meiner Mutter.« Die Taube sagte, »Bleib da, du musst da bleiben.« Aber das Mädchen ist zu ihrer Mutter gegangen. Da ist sie wieder krank geworden. Sie ist krank geworden und gestorben, und sie haben sie weggeworfen. Und die Taube ist gekommen und hat sie wieder zusammengesetzt und hat sie mitgenommen in ihre Höhle. Aber das Mädchen ist wieder nach Hause gegangen. Das Mädchen wollte nicht mehr in die Höhle. Die Taube ist gekommen, um sie zu holen. Die Taube hat vor dem Haus gesungen. »Gib mir zurück, was ich dir gegeben habe. Gib mir die Armreifen und die Ringe, damit ich zurückkehren kann, dorthin, wo der Regen fällt.« Die Eltern haben die Tür fest verschlossen, aber sie haben das Fenster vergessen. Die Taube ist durchs Fenster geflogen zu dem schlafenden Mädchen. Sie hatte die Armreifen weggenommen und die Ringe. Da ist das Mädchen wieder zu Knochen zerfallen. Sie haben die Knochen weggeworfen. Und die Taube ist gekommen und hat sie zusammengesetzt. Sie hat das Mädchen mitgenommen zu einem weit entfernten Ort. Da lebten sie für immer. »Sehen wir uns?« sage ich zu Lisa, als wir uns am Flughafen Schwechat verabschieden. »Ich bin öfter im Café CI. Ich werde vorbeischauen.« Im Web kann man alles finden. Auch die Bedeutung von Kikuyu-Vornamen. Njoki heißt, die von den Toten wiedergekommen ist.